Zweites Kapitel, ein Zwischenakt, Johannes und die Synoptiker. Die ehrfurchtslose Willkür, die in dem Benutzungsverfahren des Matthäus und Lukas zutage tritt, wenn das kanonische Markus-Evangelium ihre Quelle gewesen wäre, hat uns die Augen darüber geöffnet, dass das Markus-Evangelium, vorausgesetzt es ist überhaupt Vorlage gewesen, den beiden Evangelisten nur in je einer wesentlich anderen Gestaltung zur Unterlage gedient haben könnte. Diese anderen Markus-Fassungen müssten inhaltlich so beschaffen sein, dass sich aus den Besonderheiten dieses Vorlagentextes das Benutzungsverfahren als eine getreue Abschrift begreiflich machen ließe, womit Matthäus und Lukas von dem Vorwurf der Willkür gereinigt wären. Ehe wir uns jedoch auf eine Erörterung solcher hypothetischer Vorformen des Markus-Evangelium einlassen, wollen wir in einem kritischen Zwischenakte die lohnende Bekanntschaft eines urchristlichen Autors machen, den man mit vollem Recht als den großen Willkür-Evangelisten bezeichnen kann. Das ist niemand anders als der Verfasser des vierten Evangeliums, Johannes genannt. Wiederum darf bei dem derzeitigen Schwerpunkt der Untersuchung gleichgültig bleiben, ob wirklich der Lieblingsjünger Johannes oder wer sonst immer der Verfasser dieses Evangeliums war. Denn der Leser weiß bereits aus den Generalergebnissen der früheren Ausführungen, dass in Wahrheit überhaupt kein Urchrist der Verfasser gewesen sein kann. Johannes, der angebliche Verfasser des vierten Evangeliums, wird nicht den Synoptikern zugezählt. Er vertritt den drei ersten Evangelisten gegenüber einen betont exklusiven Standpunkt, so dass der Inhalt seiner Schrift mit dem Inhalt der Schriften seiner Vorgänger nicht oder doch nur mit den größten Verrenkungen zur Synopsis gebracht werden kann. Wer aus den Gefilden der Synoptiker in das Gebiet des Johannes-Evangeliums hinübertritt, hat die Empfindung, von einem Erdteil in einen ganz anderen Erdteil zu kommen. So völlig verändert erscheint der Gesamtcharakter der evangelischen Geschichtswelt. Es geht nun in diesem eingelegten Akt nicht, wie vorher bei Matthäus und Lukas, um die Frage, in welchem Benutzungsverhältnis steht Johannes zum Markus-Evangelium, sondern diesmal wird zur Abwechslung einmal das Verhältnis des vierten Evangelisten zu allen drei Vorgängern, Markus, Matthäus und Lukas, also zu den drei Synoptikern insgesamt unter die kritische Lupe genommen. Um überhaupt zu dem geistigen Phänomen, das sich Evangelist Johannes nennt, gelangen zu können, muss man eine ganze Treppe der gewagtesten Voraussetzungen emporsteigen. Wir müssen uns entschließen, vorauszusetzen, dass in den Christengemeinden mindestens drei anerkannte Evangelistenschriften, Markus, Matthäus und Lukas, existiert haben und in Gebrauch gewesen sind, als sich verhältnismäßig spät noch ein Autor, Johannes, dazu entschloss, ebenfalls ein Evangelium zu verfassen. Er schreibt also ein Evangelium. Gut, aber wie schreibt er es? Er dichtet sich eins. Wenn nämlich Johannes kein Dichter wäre, dann wären unweigerlich die drei Synoptiker Dichter gewesen. Entweder oder. Dies entweder oder gilt natürlich nur vorläufig. In Wahrheit liegt ja ein sowohl als auch vor. Der vierte Evangelist stößt nämlich mit wahrhaft kindlicher Unbekümmertheit die ganze synoptische Geschichtswelt in Trümmer und baut, das heißt, dichtet sich eine neue Welt. Nur ein paar klägliche Trümmerstücke der zerschlagenen Synoptikerherrlichkeit hält er für wert, in seinem Neubau Verwendung zu finden. Wir lassen uns das von einem Forscher wie folgt bestätigen. Der erste Eindruck, den man beim Vergleich des Johannesevangeliums und der Synoptiker gewinnt, ist der einer völligen Verschiedenheit des Stoffes. Johannes hat nur wenige Stoffe mit den anderen Evangelien gemeinsam. Und auch in dem gemeinsamen Gut besteht keine völlige Übereinstimmung. Keine völlige Übereinstimmung, das klingt ja noch recht harmlos. Wie es um die Übereinstimmung wirklich bestellt ist, schildert ein anderer Theologe mit einer Deutlichkeit, die nichts mehr zu wünschen übrig lässt. Schließlich ist, neben den Reden Jesu, Auch das Tatsächliche des Lebens Jesu, die Zeitrechnung, die Örtlichkeit, die Reihenfolge der Ereignisse, der dramatische Aufbau des Ganzen, der Gang des Prozesses in Jerusalem und vieles andere bei Johannes so verschieden von der Darstellung des älteren Evangeliums, dass nach der Ansicht vieler Forscher diese tatsächlichen Abweichungen das Johannesevangelium als Geschichtsquelle völlig wertlos erscheinen lassen. An dieser Aufzählung erkennt man, dass die Kritik des Johannes an der Wahrheit der synoptischen Erzählungen aufs Ganze geht. Einer der auffallendsten Korrekturen wurde bereits im zweiten Teil gedacht. Johannes hat die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu von einem Jahr bei den Synoptikern auf 3 Jahre auseinandergezogen. In diesem Augenblick interessiert uns an dieser Erscheinung ausschließlich das psychologische Problem, das uns der Verfasser des 4. Evangeliums aufgibt. Wie kommt er zu dem Wagnis, eine seit Jahrzehnten bei allen Christen bekannte und als wahr anerkannte Tatsache, die einjährige Wirksamkeitsdauer kurzerhand umzustoßen? Für dieses Problem gäbe es eine einfache Lösung, meinen einige Forscher, nämlich folgende. Der Autor des Johannesevangeliums konnte zu einer so abweichenden Darstellung nicht wohl durch etwas anderes bestimmt werden, als durch die Überzeugung, dass seine Erzählung der Wahrheit gemäß sei. Also Johannes glaubte, nein, er war der festen Überzeugung, über die Wahrheit besser unterrichtet zu sein und durfte daher mit gutem Gewissen korrigieren. Wer diese Erklärung mit ernstem Gesichte vortragen kann, verrät keinen kritischen Tiefblick. Ihm ist nämlich die Hauptschwierigkeit, das Entweder-Oder einfach nicht zum Bewusstsein gekommen. Denn durch solche Erklärung wird zwangsläufig nicht nur den 3 ersten Evangelisten, sondern den ersten Christen insgesamt die Dummheit unterstellt, ihrerseits zum Beispiel nicht gewusst zu haben, wie lange Zeit Jesus öffentlich unter ihnen wirkte. Es hatte ja nicht etwa nur Johannes den Meister begleitet, sondern noch eine Reihe anderer Jünger und viele Anhänger. Sie alle waren genauso gut wie Johannes aus eigener Erfahrung über so wichtige Tatsachen unterrichtet. Im wirklichen Leben hätte man so etwas auch mit Gewalt nicht vergessen können. Dafür hätten schon die argwöhnischen Gegner bei jeder Gelegenheit gesorgt.